Das wird genau so wieder sein bei den vier Schalen, bei den vier ersten Schalen. Also so bildet das eine klare Gruppe für sich. Und bei der ersten Posaune kommt wieder ein Bombardement über die Erde mit Feuer, das die Bäume verbrennt und vernichtet. Eine ökologische Katastrophe, nicht wahr? Es wird ja vermutet, dass um 1900, als ein riesiger Teil, ein großer Bereich der Wälder in Sibirien plötzlich vernichtet wurden durch ein Feuer, dass das ein Meteoreneinschlag war. Aber glücklicherweise damals in unbewohntem Gebiet. Aber die Spuren waren zu sehen. Furchtbar. Aber das wird nun in großem Maß eben geschehen bei der ersten Posaune. Eben so, dass speziell die Bäume vernichtet werden. Aber dann die zweite Posaune spricht, ich lese vor, von einem Einzelschlag, aber von gewaltigem Maß, Vers 8. Und der zweite Engel posaunte, und wie ein großer, mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe, welche im Meer waren, die Leben hatten, und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Also Sie sehen, wieder ein Schlag vom Himmel durch einen Meteoren, einen riesigen Meteoren, wie ein Berg, mit Feuer brennt er, entzündet durch die Atmosphäre, wenn er reinkommt, und der vernichtet jetzt aber nicht auf dem Festland, wie Posaune 1, sondern im Meer. Und dann, nach diesem verheerenden Schlag eben über das Meer, kommt die dritte Posaune, das ist wieder ähnlich, aber eben betrifft wieder einen anderen Bereich. Und der dritte Engel posaunte, und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Also nochmals ein solcher Schlag vom Himmel, aber der ganz besonders eben das Trinkwasser unbrauchbar, giftig macht. Und dann die vierte Posaune wird ein Schlag sein im Weltall, so dass eben das Licht der Sonne und des Mondes und der Sterne verringert wird. Also wir sehen, dass diese Chaosbewegungen im Weltall gehen weiter. Und jetzt kommen wir zur Offenbarung 9. Da haben wir zunächst Posaune 5 und 6 vorgestellt. Aber diese letzten drei Posaunen, die werden Wehe-Posaunen genannt, weil sie noch schrecklicher sein werden als die ersten vier. Aber Sie sehen, es ist eine Gruppe von vier und dann drei. Drei Wehe-Posaunen. Und nun schauen wir uns die erste Wehe-Posaune an, in Kapitel 9. Ich lese. Und der fünfte Engel posaunte. Und ich sah einen Stern, der vom Himmel gefallen war auf die Erde. Sie sehen, er sieht nicht einen Stern, der runterfällt, sondern er sieht einen Stern, der gefallen war. Ja? Und dieser gefallene Stern ist eine Beschreibung von Satan, der ursprünglich erschaffen wurde von Gott als Cherub. Sie können das alles nachlesen in Hesekiel 28, 12 und folgende, Jesaja 14, 12 und folgende, der dadurch, dass er einen eigenen Willen hatte, sich entschied, gegen Gott zu rebellieren. Und dadurch wurde er zum Satan. Und warum kann ich wissen, dass jetzt dieser gefallene Stern nicht ein Meteor ist? Weil er weiter beschrieben wird im Text, in Vers 11, hat dieser Stern zwei Namen. Apollyon Verderber und hebräisch Abaddon, Verderben. Und er wird als Führer von Dämonen beschrieben. Das ist der Satan. Also er sieht diesen gefallenen Engel und dann heißt es weiter, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Er bekommt einen Schlüssel und kann den Abyssos öffnen. Der Abyssos ist in der Bibel das Jenseits, wo die Menschen sind, die im Unglauben, ohne Vergebung von Gott gestorben sind. Er wird auch genannt für Menschen der Hades oder der Ort der Qual in Lukas 16. Und an diesem Ort sind aber auch gewisse gefallene Engel, die sich mit Menschen sexuell verbunden hatten, in 1. Mose 6. Und diese besonders schlimmen Engel, die die Schöpfungsordnung durchbrochen haben, die sind im Abyssos eingesperrt worden, wie das steht in 2. Petrus 2 und im Judasbrief. Nun müssen Sie sich vorstellen, all die Dämonen, die frei herumgehen heute, durch die Jahrtausende, das sind Engel, die mit Satan von Gott abgefallen sind. Aber die Allerschlimmsten, das sind diese Gebundenen. Und die können nichts tun. Die anderen sind alle aktiv, weltweit. Aber die können nichts tun. Und nur da, wenn dieser Schlüssel benutzt wird, um sie rauszulassen, werden sie für eine kurze Zeit aktiv werden in der kommenden großen Drangsal. Ich lese weiter. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrundes und ein Rauch stieg auf aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurde von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde und es wurde ihnen Gewalt gegeben, wie die Skorpionen der Erde Gewalt haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht beschädigen sollten das Gras der Erde, noch irgendetwas Grünes, noch irgendeinen Baum, sondern die Menschen, welche nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Und es wurde ihnen gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden. Und ihre Qual war wie die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen schlägt. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden. Und werden zu sterben begehren und der Tod flieht vor ihnen. Diese heuschreckengestaltigen Wesen, die Johannes eben in der Vision sehen kann, sind diese Dämonen, die für 5 Monate freigesetzt werden, um die Menschen seelisch zu quälen. Und zwar so, dass die sterben möchten und sie können nicht einmal sterben. Und dann kommt Posaune Nummer 6. Aus dem goldenen Altar, aus den Hörnern, kommt ein Befehl für einen weiteren Schlag des himmlischen Tempels gegen die Erde. Und zwar wird dann gesagt, dass die 4 Engel, die gebunden sind am Euphrat, die sollen gelöst werden. Jetzt sehen Sie nochmals eine spezielle Gruppe von Engeln. Eben, es gibt Satan, der über alle freien Dämonen regiert, weltweit. Und dann gibt es diese Gefallenen, die im Abyssos sind. Aber hier wird jetzt gesprochen von 4, die am Euphrat gebunden sind. Nicht im Jenseits, sondern im Diesseits. Also an diesem Fluss, der von der Türkei her kommend durch Syrien fließt und durch den Irak, um dann in den Persischen Golf zu münden. Und der Text sagt, wenn diese 4 Engel gelöst werden, dann geht eine Katastrophe los. Und zwar so, dass Hunderte von Millionen Soldaten aufeinander losgehen. Und wenn Sie sagen, Hunderte von Millionen, dann haben wir bereits die Zahl aller Soldaten, die es weltweit gibt, in allen Armeen zusammen, plus reiche Reservearmeen, die aufgeboten sind. Und der Bibeltext sagt in Vers 15, der dritte Teil der Menschheit wird getötet. Jetzt hatten wir doch schon ein Viertel. Jetzt haben wir noch 75%. Und von 75% ein Drittel macht nochmals 25% aus. Dann ist die Menschheit bereits halbiert. Nur aufgrund dieser zwei Gerichte. Abgesehen von allem anderen, nicht wahr? Es ist unvorstellbar. Aber schauen Sie mal, die Beschreibung, die der Prophet auf Patmos liefert von diesen Waffen, die eingesetzt werden. Ich lese ab Vers 17. Und also sah ich die Rosse in dem Gesicht und die auf ihnen saßen. Also die Fortbewegungsmittel im Altertum waren Pferde in der Armee. Aber jetzt schauen Sie mal, was das für Pferde sind in der modernen Armee. Und sie hatten feurige und hyazinthene und schweflichte Panzer. Und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe. Und aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Von diesen drei Plagen wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorgehen. Denn die Gewalt der Rosse ist in ihrem Maul und in ihren Schwänzen. Denn ihre Schwänze sind gleich Schlangen und sie haben Köpfe. Und sie haben Köpfe und mit ihnen beschädigen sie. Und die übrigen der Menschen, welche durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände. Also, was da beschrieben wird, entspricht genau diesen modernen Waffen, die zur Vernichtung eines so großen Teils der Menschheit führen werden, was eben alles in den Schatten stellt, was in früheren Kriegen geschehen ist. Und dann kommt Offenbarung 10, das ist wieder ein Einschub. Und da sieht Johannes wieder diesen anderen Engel, der den Anspruch erhebt auf die ganze Welt. Ein Fuß auf die Erde, ein Fuß auf das Meer. Jetzt ist uns klar, wer dieser andere Bote ist. Das ist der, der auch Priester ist und auch Prophet. Es gibt ein wunderbares christliches Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus? Und dort heißt es, wenn wir von Freunden verlassen sind und so weiter, und dann heißt es, dann fliehen wir zu Jesus Christus im Gebet. Und dann singt man eine weitere Verszeile, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Ja, Jesus Christus ist wirklich die Zuflucht und die Hilfe für alle, die auf ihn vertrauen. Aber hier in der Offenbarung wird er vorgestellt als der brüllende Löwe, der seinen Anspruch erhebt auf die ganze Welt. Und Johannes sieht, dieser andere Gesandte hat ein geöffnetes Büchlein. Das ist jetzt der Kontrast schlechthin zu dem Buch mit den sieben Siegeln. Es ist eben kein Buch, sondern ein Büchlein. Und es ist nicht versiegelt, es ist offen. Was bedeutet das? Nicht wahr? Wir haben gesehen, bei dem Buch mit den sieben Siegeln, da ist der Blick geöffnet über Europa und über die ganze Welt. Aber bei dem geöffneten Büchlein geht es um einen kleinen Bereich. Der wird dann beschrieben in Kapitel 11 und 12, da geht es um Israel. Da geht es um die Stadt Jerusalem. Aber Sie wissen, die Stadt Jerusalem ist so wichtig. Ja? Wer wird am 15. Januar in Paris zusammenkommen? 70 Nationen, um über die Zukunft von Jerusalem zu beraten. Ja? Israel und die Palästinenser sind nicht eingeladen. Die werden dann informiert werden, was diese 70 Nationen beschlossen haben werden. Die ganze Welt beschäftigt sich mit dieser kleinen Stadt. Aber eben, das ist der Gegenstand des geöffneten Büchleins. Und es ist geöffnet, weil diese Dinge schon im Alten Testament uns mitgeteilt worden sind. Aber das, was Sie heute gelernt haben über das Buch mit den sieben Siegeln, das finden Sie im Alten Testament nicht. Das war Ergänzung. Im Alten Testament hat man so viel Prophetie, aber man könnte diese Prophetie nicht vollständig verstehen ohne das Neue Testament und ganz besonders nicht ohne das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Das braucht es, dann kann man alles einordnen in ein geschlossenes, in sich aufgehendes prophetisches System. Aber eben das geöffnete Büchlein, das ist ein kleiner Bereich, es geht um Jerusalem. Es ist nicht versiegelt. Und dann wird noch von dem Geheimnis Gottes gesprochen, das dann erfüllt werden wird in Kürze. Das Geheimnis Gottes betrifft die Gemeinde. Das war etwas, das auch im Alten Testament nie mitgeteilt worden war. Die Gemeinde, die Kirche Gottes im richtigen Sinn verstanden, das findet man nur im Neuen Testament. Und in den Briefen von Paulus finden Sie 8 Geheimnisse über die Gemeinde. Aber eben hier in Offenbarung 10 wird gesagt, all das, was Gott im Zusammenhang mit der Gemeinde beschlossen hat, das wird dann, wenn der König kommt, um das tausendjährige Reich aufzurichten, wird dann zur völligen Vollendung kommen. Das Geheimnis Gottes wird dann vollendet werden. Und so kommen wir noch ganz kurz zu Kapitel 11. Und da sieht Johannes den kommenden dritten Tempel in Jerusalem. Und er sieht die Juden, die dort im inneren Vorhof anbeten. Und dann wird beschrieben, während 1260 Tagen werden in Jerusalem 2 Zeugen auftreten, die Zeichen tun wie Mose und wie Elia. Sie repräsentieren das Gesetz Mose und die Propheten. Man nennt das Alte Testament pauschal das Gesetz und die Propheten. Elia war einer der mächtigsten Propheten überhaupt. Und darum, die tun Zeichen wie der Gesetzgeber und wie der Prophet. Und das sind die ersten 3,5 Jahre, 1260 Tage. Die werden in Jerusalem auftreten und werden noch ein deutliches Zeugnis ablegen in dieser Zeit. Aber der kommende Diktator wird am Schluss dieser 1260 Tage, wird er sie umbringen. Und dann liegt ihr Leichnam in den Straßen von Jerusalem. Und die Bibel sagt, und die Völker und Nationen werden sie sehen während 3,5 Tagen, wie sie da tot auf der Straße liegen, und die werden sich freuen, dass die endlich tot sind. Da hat man früher über die Bibel gelacht. Seht ihr, was für ein Märchenbuch. Da steht doch wirklich drin, da sind 2 Leichname in Jerusalem auf dem Boden und weltweit wird das verfolgt werden. Natürlich, die Spötter wussten noch nichts von Fernsehen und Internet. Das ist heute keine Frage mehr, wie das geht, dass man weltweit 2 Leichname in den Straßen von Jerusalem sehen kann und daraus weltweit ein Fest macht. Ja, also wie kann man in 3,5 Tagen die Welt mit der Info versorgen? Das war früher nicht möglich, aber heute geht das. Und dann, nach 3,5 Tagen, werden die auferstehen und entrückt werden in den Himmel. Und Sie sehen, und das ist dann die Zeit, die dann folgt, die große Katastrophe, die große Drangsal von 3,5 Jahren. Johannes sieht dann nochmals den himmlischen Tempel und die Bundeslade. Warum die Bundeslade? Weil Gott damit aussagt, ich vergesse nichts von all dem, was ich Israel gegenüber versprochen habe. Ja? Und dann kommt Offenbarung 12. Und da sieht Johannes eine Frau mit einer Sternenkrone, 12 Sterne auf dem Kopf, bekleidet mit der Sonne und der Mond unter ihren Füßen. Wer ist diese Frau? Das ist Israel. Und zwar ist sie in Geburtswehen und schreit und dann gebiert sie den Messias. Den Mann, der nach Psalm 2 einmal die Völker regieren und beherrschen wird. Und dann sieht Johannes den feuerroten Drachen, wird ausdrücklich gesagt, das ist der Satan, der sobald das Kind geboren ist, das Kind verschlingen möchte. Sie sehen, Der Teufel wollte den Messias sofort töten durch den Kindermord von Bethlehem, indem er Herodes benutzte. Da wird uns erklärt, welche Macht hinter diesem wahnsinnigen Mann aus Edom war. Der Satan. Aber der Bibeltext, und zwar hier mit der Technik der Rückung, ja, beschreibt dann, wie dieses Kind zu Gott entrückt wird in den Himmel, also Zeitraffung. Und dann wird beschrieben, dass diese Frau in die Wüste flieht für 1260 Tage. Und da wird sie versorgt werden. Nun, das ist eben Zeitraffer. Israel in der Vergangenheit brachte den Messias hervor und in der Zukunft, in diesen 3,5 Jahren vor der Wiederkunft Christi, wird Israel, und zwar diese Vorhut, diese Erstlingsfrucht, die 144.000, die werden ins Ausland, auf die Berge und dann ins Ausland nach Jordanien fliehen. Und um es nun auf den Punkt zu bringen, nach 3,5 Jahren wird der Teufel durch den Engel Michael aus dem Himmel hinausgeworfen werden. Das zeigt übrigens, dass der Teufel nicht eine Art Gegengott ist. Er ist ein Engel, ein sehr starker Engel, aber es gibt einen Engel, mindestens einen, der noch stärker ist als er, Michael. Und er wirft ihn aus dem Himmel. Und dann sagt die Bibel in Offenbarung 12, wird der Teufel so wütend sein, dass er tobt wie noch nie. Weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Er kennt die Bibel auch. 1260 Tage. Und das löst die große Drangsal aus. Der Überrest, 144.000, werden ins Ausland fliehen und dann geht die totale Katastrophe los mit der großen Drangsal. Aber, und hier möchte ich schließen, die Offenbarung zeigt, Jesus Christus wird wiederkommen. Und er wird das letzte Wort über diese Welt sagen. Und dann wird er sein Friedensreich von 1000 Jahren aufrichten. Ich bin jetzt bei Folie 99 von 212. Ja? Also, Sie sehen, es gäbe noch sehr viel zu berichten über die Offenbarung, aber ich habe ja im Untertitel angetönt, es ist nur eine Einführung. Nichts Vollständiges. Das werde ich später an anderen Orten noch machen, diese Präsentation wirklich ausführlich und vollständig. Aber das war eine Einführung, die Freude wecken sollte am Bibellesen. Und nun werde ich zum Schluss noch kurz springen ans Ende. Und zwar zur Wiederkunft des Herrn Jesus in Offenbarung 19, Vers 11. Da wird der Himmel offen gesehen und Jesus Christus und alle Gläubigen der Gemeinde und alle Engel kommen, Jesus Christus auf einem weißen Pferd. Und er wird den kommenden Diktator, das Tier aus dem Meer und den Antichristen vernichten. Und alle Mächte dieser Welt, die sich gegen ihn stellen. Es wird zu dem großen Mahl der Raubvögel kommen. Aber der kommende Diktator, hier symbolisch dargestellt durch diese Statue, und der Antichrist, der sich ausgibt als Lamm Gottes, darum symbolisch hier dieses Lamm, diese zwei, sagt die Bibel, werden lebendig in den Feuersee geworfen, in die Hölle. Die Hölle ist bis heute leer. Niemand ist in der Hölle. Das werden die allerersten Geschöpfe sein, die in die Hölle kommen. Und dann kommt Offenbarung 20 und da kommt ein Engel mit einer Kette und einem Schlüssel. Er bindet den Satan mit einer Kette, tut ihn in den Abyssos und schließt zu. Und dann kommt das Gericht der Lebendigen. Jesus Christus wird die Menschen, die überleben, vor Gericht stellen. Und die, die die Vergebung Gottes angenommen haben, werden ins tausendjährige Friedensreich gehen und die anderen werden sterben. Aber die Märtyrer, die in dieser Zeit der Drangsal und noch davor nach der Entrückung gestorben sind, die werden auferstehen. So sehen Sie, es gibt verschiedene Phasen der Auferstehung im Heilsplan Gottes und dann kommen 1000 Jahre Friedensreich. Und Jerusalem wird das Zentrum der Welt sein. Wirklich Frieden auf Erden. Das, was die UNO, was wir nicht konnten, wird der Herr Jesus vollbringen. Das tausendjährige Reich wird ganz kurz beschrieben in wenigen Versen. Warum? Weil das im Alten Testament schon so ausführlich beschrieben worden ist. Da braucht es in der Offenbarung nur noch einen kurzen Bericht. Das wird ausführlich behandelt, was im Alten Testament nicht zu finden ist. Und dann, nach 1000 Jahren, wird der Teufel noch einmal losgelassen werden. Und er wird eine weltweite Verführung inszenieren, nämlich die Nachkommen von denen, die ins tausendjährige Reich gehen werden, die werden wieder Kinder haben. Und die werden nicht automatisch Gläubige sein. Die werden sich zwar äußerlich der Regierung des Herrn Jesus unterwerfen, aber dann, wenn diese weltweite Verführung kommt, ohne Teufel in der Welt, 1000 Jahre Frieden, und dann kommt der Teufel noch einmal. Da werden sie einen Aufstand gegen die geliebte Stadt Jerusalem machen. Und die Bibel sagt, dann wird Feuer vom Himmel kommen und dann wird der Satan in den Feuersee geworfen. Sie sehen, das ist alles ein Märchen, wenn Leute sagen, in der Hölle wird der Teufel die Menschen quälen. Nein, der kommt selber in die Hölle als sein Gericht. Und dann sagt die Bibel, wird der große weiße Thron dastehen und Jesus Christus wird alle verstorbenen Menschen richten, die ohne Vergebung verstorben sind. Und dabei wird Himmel und Erde entfliehen. Petrus schreibt in 2. Petrus 3, Vers 10 bis 12, dass alle Elemente sogar im Brand aufgelöst werden. Also alle Atome als Atombombe werden aufgehen. Das ganze Weltall wird aufgelöst werden und die Menschen werden vor dem Richterstuhl stehen. Die verlorene Menschheit ab Kain, der von dem Angesicht Gottes wegging, einen eigenwilligen Weg ging. Und dann sagt die Bibel, dann werden Bücher geöffnet werden, in denen alle Werke verzeichnet sind. Übrigens, in diesem Buch der Werke steht keine einzige Tat von mir geschrieben. Die waren alle drin. Aber durch die Vergebung, die man bekommt, wenn man seine persönliche Schuld Jesus Christus bekennt und ihn als Retter annimmt, wird das ausgelöscht. Aber die, die das nicht angenommen haben, die werden dokumentiert werden mit den Büchern. Und alles wird dokumentiert sein, das ganze Leben.